Ich hab gedacht, du liebst mich, ich hab gedacht, ich kenn dich. Doch letzten Endes bist du nur ne Bitch, die fremdfickt. Ich weiß noch genau, wie es zwischen uns am Anfang war. Ich war sowas wie dein Mann, ich war sowas wie dein Star. Du warst mir wichtig, ja sowas wie mein Lichtblick. Doch dir zu vertrauen, war so falsch und nicht richtig. Nun wird es nie so werden, wie es einmal war. Geh verpiss dich, du Bitch, und komm endlich mal alleine klar. Als du bei mir warst, hatte ich nicht einen Tag Zeit für mich. Aber dir war das scheißegal, denn du dachtest nur an dich und deine Gefühle. Und merktest nicht, was ich eigentlich im Inneren spürte. Und jetzt bist du mich am Anflehen, ich soll ihm eine Hand geben, mein Mann stehen. Ach komm, verpiss dich, du Schlampe. Dein Herz, was 0% Liebe enthält, war anscheinend ja nur mit Geld zufrieden zu stellen. Ich hab gedacht, du brauchst mich, ich hab gedacht, du liebst mich. Jetzt tu dir selbst einen Gefallen und verzieh dich. Dachte, wenn wir auseinander gehen, ja dann friedlich. Doch mein Hass dir gegenüber ist dafür zu riesig. Ich hab gedacht, du brauchst mich, ich hab gedacht, du liebst mich. Jetzt tu dir selbst einen Gefallen und verzieh dich. Dachte, wenn wir auseinander gehen, ja dann friedlich. Doch mein Hass dir gegenüber ist dafür zu riesig. Früher, da fraßt du mir die Haare vom Kopf. Schon da steckt in dir nichts außer meinem Samen im Loch. Heute geht es mir ohne dich, ja so gut wie noch nie. Den einzigen Fehler, den ich tat, ich hab dich Hure geliebt. Eine Frau, die ist im Grunde doch eigentlich nicht wert war. Doch ich war in deinem Herzen gefangen wie im Kerker. Ich half dir aus Krisen und das immer wieder mehrmals. Denn du standst auf deiner Kreide, als wärst du ein Lehrer. Du sagtest, wir wären füreinander geschaffen. Nur du und ich könnten uns aufeinander verlassen. Doch ich glaube, du verdrehtest schon damals ein paar Tatsachen. Denn wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass wir keinen Spaß hatten. Schon die kleinsten Dinge wurden bei uns zum Streitthema. So muss ich einsehen, dich zu lieben war ein Fehler. Doch dieser wiederholt sich kein zweites Mal. Warum ich dich so hasse? Du lässt mir keine Wahl. Ich hab gedacht, du brauchst mich, ich hab gedacht, du liebst mich. Jetzt tu dir selbst einen Gefallen und verzieh dich. Dachte, wenn wir auseinander gehen, ja dann friedlich. Doch mein Hass dir gegenüber ist dafür zu riesig. Ich hab gedacht, du brauchst mich, ich hab gedacht, du liebst mich. Jetzt tu dir selbst einen Gefallen und verzieh dich. Dachte, wenn wir auseinander gehen, ja dann friedlich. Doch mein Hass dir gegenüber ist dafür zu riesig.